Kundgabe 6315. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.07.1955. Abgestiegen in die Hölle. Als die Stunde der Erlösung für die Menschheit schlug, befand sich das zuvor abgeschiedene Geistige, die Seelen der Menschen vor der Niederkunft Christi, in einem Zwischenreich, nicht auf der Erde und nicht im Reiche des Lichtes und der Seligkeit. Und es harrte dort der Stunde der Erlösung. Es ist dies euch Menschen nur dann verständlich, wenn ihr um die Urschuld und um den Anlass des Erlösungswerkes wisset, wenn ihr wisset um die endlos weite Kluft zwischen dem einst abgefallenen Geistigen und Gott. Das Erdenleben als Mensch konnte diese Kluft nicht überbrücken, wenngleich es im göttlichen Willen zurückgelegt wurde, denn die Urschuld war noch nicht getilgt, die der Mensch allein niemals während eines Erdenlebens hätte tilgen können. Die Erlösung durch Jesus Christus aber galt allem Geistigen. Es wurde das Erlösungswerk dargebracht für alle Menschen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Denn das Tor zum Lichtreich wurde durch den Kreuzestod Jesu geöffnet, so dass nun auch jene Seelen des Zwischenreiches Eingang finden konnten, so wie auch sie sich zum göttlichen Erlöser Jesus Christus bekannten. Von Beginn der Rückführung des Geistigen zu Gott war dieser Heilsplan Jesu Christi festgelegt. Und von der Zeit der Urväter an schon wurde hingewiesen auf die Niederkunft des Erlösers und durch Seher und Propheten immer wieder sein Kommen angekündet. Und die Menschen, die sich zu Gott bekannten, die sich bemühten, nach seinem Willen zu leben, hörten alle von dem Messias, der den Menschen das Heil bringen sollte. Doch nicht alle erlebten ihn, denn viele Generationen vor ihm wurden abgerufen von der Erde, und ihre Seelen mussten nun ihres Erretters harren. Darum stieg Jesus nach seinem Tod am Kreuz auch nieder zur Hölle. Er wollte auch denen die Befreiung bringen aus der Fessel des Satans, die dieser darum noch gebunden halten konnte, weil die Sündenschuld noch nicht restlos getilgt war. Denn nimmermehr hätte der Gegner Gottes diese Seelen freigegeben, auf die er ein Anrecht hatte, weil sie ihm freiwillig folgten, in die Tiefe. Auch in der Hölle aber waren viele verstockte Seelen, die den göttlichen Erlöser nun, wie alle, auch nur als Mensch gleich sich selbst bewerteten und nicht glaubten an die Erlösung durch ihn von Sünde und Tod. Auch ihnen musste der freie Wille belassen bleiben zur Entscheidung, und darum kam Jesus nicht strahlend in jenes Reich der Geister, sondern als Mensch Jesus, der am Kreuz gestorben war. Doch viele wussten, dass er der Messias war, der immer wieder angekündigt worden war. Und diesen Glauben an ihn hätten alle Seelen finden können, weil durch Gottes Lichtboten sie ständig Kenntnis erhielten von dem, was sich auf der Erde abspielte. Und weil auch die gottgetreuen Väter in jenem Reich nicht nachließen, das Kommen des göttlichen Erlösers zu ihnen in Aussicht zu stellen. Denn sie taten dies im Auftrag des Herrn, auf dass seine Niederfahrt zur Hölle erwartet wurde und er nun auch zahllosen Seelen Errettung bringen und auch ihnen das Tor öffnen konnte zur Seligkeit. Der Abstieg zur Hölle brachte Gott die ersten einst gefallenen Geister zurück, für die der Mensch, Jesus, auch das Lösegeld gezahlt hatte durch den Kreuzestod. Und also begann von dann an erst die eigentliche Rückführung. Es fand das erste von Luzifer Gefesselte seine endgültige Freiheit, wenngleich der Weg zuvor schon diesem Geistigen den Weg bereitet hatte, bis kurz vor die noch verschlossene Pforte, die nun aber Jesus öffnete und der Weg ins Vaterhaus frei wurde für jede Seele, die ihn mit Jesus Christus gehen will. Amen.